Liebe Gäste, bitte lüften Sie nach dem Duschen und beim Kochen das Zimmer gründlich, denn durch zu viel Feuchtigkeit kann die Brandmeldeanlage einen Alarm auslösen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Dies lasen wir auf einem laminierten Zettel, der mittels Klebebands innen an der Zimmertür des Feriendomizils befestigt war. Ich mutmaßte einen solchen Zettel in jeder Unterkunft und übte mich im Lüften. Nicht so die Mietenden gegenüber. Advent, Advent, die Hütte brennt. Nein, wir haben ja einen kleinen Alarm. Schlauerweise hat man uns ja an der Haustür beziehungsweise an der Zimmertür einen Aufhänger hingehängt. Liebe Gäste, bitte lüften Sie nach dem Duschen und beim Kochen das Zimmer gründlich, denn durch zu viel Feuchtigkeit kann die Brandmeldeanlage einen Alarm auslösen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. So, und wir sitzen jetzt hier so im Bettchen und gucken ein bisschen Fernsehen. Wir hatten zwar Eier gekocht, aber das ist jetzt ungefähr 1,5 bis 2 Stunden her und wir haben auch immer brav gelüftet. Dumm nur, tja, leider, leider, leider, haben das unsere Nachbarn wohl so nicht geschnallt. Und jetzt, Tritra Trullala, ist immer noch keiner da. Jetzt eiert das Ding seit, keine Ahnung, 6 Minuten. Ich hatte gerade Podcast gehört und es schallt in meinen Ohren und es ist furchtbar laut und es nervt ohne Ende. Und eigentlich wollten wir Barnaby gucken, draußen regnet es nämlich. Das ist Urlaub, das ist live, aber wie ich ja schon anfangs erläuterte, hängt der Rauchmelder ungefähr 2,30 Meter von der Kochplatte entfernt. Ich hatte heute, als wir Eier kochten, schon die Türe aufgelassen und das Badezimmerfenster geöffnet, dass wir einen seitlichen Dampfstrom hatten, damit das hier nicht passiert. Es sei denn, ich habe jetzt einen äußerst feuchten Atem und das Ding, das ist hier trotzdem angegangen. Aber nein, wir mutmaßen mal, also hier blitzt ja nichts. Es waren die neuen Nachbarn, die wir haben. Da, ja, hat jemand geduscht. Denn die Dame stand im Bademantel draußen. Das ja. Wasser gluckerte auch die letzten Minuten vor dem Alarm ja. Sehr hart. Also war es doch wahrscheinlich die Dusche. Ja, wenn wir duschen, lassen wir die Türe zum Wohnraum zu und machen das Fenster auf. Allein aus Gründen, damit die Feuchtigkeit eben nicht aus dem Bad nach draußen kommt. Aber hey. Ja, und jetzt eiert es und niemand kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das die ganze Nacht so gehen wird oder ob jetzt irgendwann vielleicht die Feuerwehr kommt und versucht zu löschen, was nicht zu löschen ist. Keine Ahnung, aber es gellt in meinen Ohren. Also ich empfinde es als sehr unangenehm. Ja, jetzt sind wir mal gespannt, was alles so passiert. Ja, ein interessanter Urlaub. Das hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Wir werden noch nicht evakuiert. Also, wenn die Feuerwehr da aufgeschaltet ist und nach 10 Minuten immer noch nicht hier ist, ne, dann werden wir alle verbrannt. Naja, wir können ja einfach rausgehen. Wir haben ja hier entweder noch das eine Fenster, wir haben diese Terrassentür, wir sind hier ebenerdig. Wahrscheinlich werden wir wahrscheinlich eher ertrinken, wenn der blanke Hans über den Deich hüpft. Der ist ja nur jetzt nur ein paar Meter weg, als dass hier irgendwas anderes ist. Aber ja, es gellt in meinen Ohren. Also es ist wirklich schlimm. Ich gehe da nicht raus. Also ich hab so Obertöne, die so in meinen Ohren so rrrts, rrrts. Mein Tinnitus ist total unbegeistert. Ja, was soll ich sagen? Hier passiert nichts. Ich sehe auch nicht, dass draußen irgendwie Licht kommt. Wohnt eigentlich hier irgendeiner in diesem Haupthaus nebenan? Das weiß ich nicht. Das Zimmer gegenüber ist auf jeden Fall heute gereinigt worden, das weiß ich. Ja, und jetzt sind neue Leute drin. Ja, aber es liegt hoffentlich nicht an meiner nassen Jacke, die noch in der Dusche hängt. Das wäre ja der Knaller. Kam da jetzt was? Oder war es ein Flugzeug oder nur ein Auto vorbei? Vorbei. Ich weiß auch gar nicht, sieht man draußen irgendwelche Lichter? Nein. Da leuchtet auch nichts, ne? Nein. Das macht hier nur Lärm in der Hütte. Ja. Und man kann auch nirgendwo anrufen und sagen, schaltet die Scheiße mal aus, ne? Ich weiß auch nicht, was das jetzt oder wen das jetzt was kostet, dieser also Fehlalarm. Ich kann jetzt mal gucken, in dem Heftchen stand eine Telefonnummer. Aber die ruft jetzt auch keiner an, oder was? Weiß ich nicht. Ja, dann guck doch mal in dieses Heftchen. Schwer. Da. Was steht denn da? Verdient. Da ist eine Telefonnummer. Mehr erleben. Moin, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, Sie im Ferienhaus begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen einen erholsamen, wundervollen Urlaub. Schön, dass Sie da sind. Starten Sie Ihren Urlaub doch einfach mit einem Blick über den Deich auf die Nordsee. Hier, wir sind ebenerdig, wir gucken hier nicht über den Deich. Mehr erleben, mehr als ein Slogan. Sie haben es sich verdient. Liebe Grüße, ein Name, eine Telefonnummer und hier ist es laut. Ob ich den mal anrufen soll? Ja, vielleicht. Den Namen. Vielleicht checkt das ja irgendwer. Ich weiß ja nicht, aber es ist hier langsam nervig. Aber wenn du jetzt anrufst, dann glauben die nur, du hättest das gemacht. Das können wir wohl anhand der BMA klären, wer das war. Tja, laut haben sie es hier. Ja. Ja, schönen guten Abend. Hier. Ich bin in der Wohnung 8 in der Nordsee, Liebe, und werde hier von einem quietschenden Alarm geweckt seit eigentlich 12 oder 13 Minuten. Es kommt niemand. Der ist unterwegs. Okay, alles klar. Gut. Alles klar, gut, vielen Dank. Ja, kein Problem, ist in Ordnung. Danke. Tschüss. Bitte? Also die Dame, die das ausgelöst hat, hat schon Bescheid gesagt, der Hausmeister ist bereits unterwegs. Ah, du hast gesagt, du wirst geweckt. Ist ja auch gelogen. Du warst am Schnarchen. Ich habe Podcast gehört. Ich hatte die Wochendämmerung. Ich wusste ja nicht, dass das hier so dermaßen dämmert, dass hier Alarm ist. Und ich saß meine Fresse. Leg dich noch nicht hin, du willst nach Barnaby gucken. Leg dich noch nicht hin, du willst jetzt nach ist, jetzt guck mal drauf, da ist Tagesschau, da ist jetzt schon. Was kriegen wir denn für Wetter? Ja. Morgen 10 Grad. Was für eine Scheiße. Und regnen wird's. Achso, 14 Grad. Das war doch naja, wenn die Hütte brennt, wird's wärmer. Mittwoch Regen. Wird's Regen? Aber oben auch? Nee, das geht eigentlich, oder? Ja, Donnerstag, ne? Ja, wir schauen mal. Ja, wenn es regnet, brennt es auf jeden Fall nicht so doll. Genau. Das ist hier voll. So, jetzt schalt mal auf Barnaby. Ja, wenn die das überhaupt haben. Neo war das, ne? Ja, Neo. Da, ZDF Neo. Barnaby, Darf ich jetzt hier Ton machen? Was? Die kennen wir doch, die Folge. Okay. Komm, lass noch ein bisschen Alarm hören. Das kann ich nachher schneiden, das ist toll. Vielleicht schaltet das. Ich möchte dieses Geräusch haben, wenn das gleich abgeschaltet wird. Wie lange braucht ein Hausmeister, um die Nachbarn zu nerven? Wir können ja gleich mal fragen, Entschuldigung, was ist denn da passiert? Können Sie uns das mal sagen? Kriegen wir jetzt eine Minderung, einen Preisnachlass? Ich war schon am Schlafen. Genau. Meine Uhr sagt mir ständig, wie anstrengend der Tag war und dann sowas. Es ist eine Katastrophe. Es ist einfach nur, also das ist ein super Urlaub bis jetzt. Ja, toll. Nein, also eigentlich die Nordseetaufe war ja klasse, aber das... Das muss man mal live haben. Nein, das wäre für wir werden auch nicht. Ich will ja auch gar nicht evakuiert werden, weil das ist im Flur so laut, da fliegt einem ja das Trommelfell raus. Wie gesagt, ich wollte schon unsere Taschen mit den Anziehsachen hochstellen, weil dieses Wasser in den Abläufen so gegluckert hat. Wo ich auch gedacht habe, glaubst du, wir saufen ab? Regnet, dass das zurückgedrückt wird und wir hier nachher den Boden feucht haben. Guck mal, du kannst da draußen aber doch irgendwie das Licht sehen. Jetzt sieht man Licht, jetzt geht's Licht an. So, wir können Licht sehen draußen, das ist gut. Zumindest ist ja mal ein Auto. Das bedeutet, das ist glaube ich hier vom Flur. Ist das Hauslicht? Könnte es Hauslicht sein. Ja, von vor der Tür. Ja, von vor der Tür. Genau, guck doch mal, ob es das ist. Ich meine saure Nachbarn, so ist das denn? Genau, randalier mal ein bisschen, Frau. Gib alles. Doch, der Hausmeister ist da. Was? Nee, NVP. Nationale Volkspartei oder Volksarmee? NVP auf dem Nummernschild. Oh, das ist... Jetzt Der hat aber lang gebraucht. Jetzt steht ein, da steht ein anderer. Also da standen ein paar Autos. Oh. Mann, Mann, Mann. Das ist ja hier richtig Tourismus. Ich mach mir mal ein Strandlager auf. Ach ja. Da bin ich jetzt ja mal echt gespannt. Prost. Prost. Mhm. Auf den Urlaub. Ich hol mir auch eins. Wow, also das hatten wir auch noch nicht. Das ist cool. Ja, Leute, so läuft's. So kann's gehen. Das ist Urlaub. Warte. Frau Plöpp, jetzt Achtung. Ah. So muss ich ein Strandlager anhören. Prostata Tiralala. Also, das ist hier sowieso sehr spannend in dieser Hütte. Ach, das ist wieder der Schwedenreigen, wird getanzt. Was? Ich hab wieder mit dem Apfel. Ja. Mit dem Apfel und dem. Warte mal, der fällt mit dem Fass um. Ja. Das habe ich aber so noch nicht gesehen. Doch, die sind da mit dem den Schweden bei den Sommersonnenwände rum. Doch, gucke, die trinken da dieses. Ach Bier, ja, wo die Leiche drin steht. Ist. Ja, okay. Wir kennen naja, die Folge. Gut, wir kennen die Barnaby-Folge, das ist toll. Lass uns doch noch ein bisschen hier. Seit 19 Minuten übrigens. Seit 19 Minuten ist hier Alarm. Wahrscheinlich machen die gleich hier kompletten Strom weg, damit das Ding rückgesetzt wird. Oder das Ding läuft auf ein Notstromaggregat. Vielleicht muss der auch jetzt erst noch mit dem Föhn den Rauchmelder trocknen. Das kann ja auch sein, dass er den erstmal freiblasen muss. Aber es ist echt hier, das ist nicht witzig. Naja, man wird zumindest wach, sollte mal irgendwas sein, wenn man. Ja. Wenn wirklich irgendwas ist. Das hört nicht auf. Das ist echt lang spannend. Geduscht. Die hat lang geduscht. Ich weiß ja auch nicht, warum man so lang duschen muss. Soll sie kaltes Wasser nehmen, verdammt nochmal. Alle gehen hier in der Nordsee baden. Aber Hauptsache warmes Wasser. Das ist unfassbar. Man sollte auch lesen, was irgendwo steht. Ach, naja. So, und jetzt können wir nicht fernsehen. Jetzt können wir nur noch trinken. Echt? Das ist Urlaub live. Das ist der absolute Knaller. Scheiße, ja. So eine Scheiße. Meine Zeit. Also, wir haben es ja schon lustig. Also, die Hütte ist ja schon. Ich meine, das fing ja jetzt neulich schon an mit dem Fernseher, ne? Hier ging dauernd das Bild weg. Da habe ich mir das mal angeguckt. Da ist dann einer hingegangen, hatte, das ist also Kabel, ne? Es gibt hier eine Aufputzdose, wo das Kabel, also vom Satellit, rauskommt, mit der typischen Verschraubung halt. Und das geht auch ins Fernsehen rein. Am Fernsehen ist die Verschraubung vom Stecker abgerissen. Das heißt, das hält so eher mehr. Und an der Dose wurde das Kabel abgeknickt. Das sah auch richtig scheiße aus. Ich habe das dann mal dahingehend gefixt, dass ich die Verschraubung auf das Kabel neu drauf gemacht habe. Also ich habe es neu abisoliert und neu drauf gemacht, ne? Damit es überhaupt geht, weil sonst fiel nämlich dauernd das Bild aus, ne? Immer wenn man auch nur einen Hauch irgendwie an diese Konsole oder an den Fernseher gestoßen ist, war hier wieder Feierabend. Aber wie lange ist das jetzt? Ja, kriegt er das mal aus? 21 Minuten. Wer muss das denn ausschalten? Der Hausmeister ist doch auf dem Weg. Ich denke, der ist da. Nein, das weiß ich ja nicht. Am Telefon hieß es auf dem Weg. Ja, welches Auto da von dem Hausmeister ist, weiß ich. Steht nicht drauf, Hausmeister Service Ferienwohnung. Der ist bestimmt gerade mit der Fähre auf Amrum oder auf Föhr. Und der kann jetzt nicht kommen. Das dauert zu lange. Und der nächste Inselflieger, der dauert. Sag mal, das kann doch wohl nicht sein, dass das hier so lange dauert. Ja, also mindestens 22 Minuten. Mir fallen hier gleich die Ohren raus. Soll ich mir jetzt wieder die Noise-Canceling-Kopfhörer reintun? Ich habe keine Noise-Canceling-Kopfhörer. Ja, ich habe sie wenigstens. Das ist unglaublich. Aber das war mir eigentlich schon klar, als die Leute hier eingecheckt haben, was sie für einen Lärm im Treppenhaus gemacht haben, da fiel mir eigentlich schon nichts mehr zu ein. Alarm. Ich kann ja mal das Handy ausziehen. So. Was wird ja nicht besser, ne? Nein. Wenn ich jetzt die Haustür aufmache hier, also die Zimmertür öffne für Innenflur, dann ist hier richtig Nein, Alarm, ne? Das ist ja unmöglich, was man. Meinst du, sie stehen da im Flur? Weiß ich nicht, aber das ist laut. Das willst du Echt? Nicht. Oh, ich teste das nochmal. Draußen ist irgendjemand. Moin. Wir nicht, was? Da haben Sie schon jemanden informiert? Ja, wir haben informiert. Also die haben eben angerufen. Wir haben eben angerufen, da sagte jemand, die Dame hätte schon angerufen, die es verursacht hat. Aber ich dachte, Sie wären jetzt der Hausmeister. Nee, das war letzte Woche schon mal. Das war jetzt, oh Mann. Unfassbar. Ja, der Herr nebenan, der kriegt es auch nicht geredet. Ja, das ist schlimm. Doch, das ist einer, der sagte, das war letzte Woche schon mal. Haben Sie schon jemand informiert? Ja, aber das ist doch nicht der, weil... Nee, der stand draußen. Der stand draußen, aber es ist nicht der von gegenüber, der... Nein. Ja, das meinte ich. Nee, nee. Achso, das ist der Hund? Nee, der wohnt hier vielleicht auch und es ist ein anderer Mieter. Vielleicht ist das ein, also ich denke ja vielleicht so... Die Arbeiter, weißt du, dass die kommen hier arbeiten, deswegen auch dieses komische Nummernschild. Ja, und der hat einen Kaffee die auf jetzt. Das Wochenende nach Hause fahren und dann wiederkommen. Naja, aber ich habe ja gesagt, es ist natürlich nicht schlau, in der Nähe vom Herd oder so ein Ding aufzuhängen. Ja, aber wenn das hier einmal die Woche passiert, ich meine, dann sind wir jetzt durch, aber... Ja, ich weiß es auch nicht. Es ist ja gruselig. Es ist echt gruselig. Was haben wir ein Glück, dass sie jetzt geduscht haben, nicht um Mitternacht? Ja, sag ich ja. Das ist ja eben schon. Ich weiß ja nicht, ob diese 32-Bit-Float das hier vernünftig... Also Hobbyhorsing war gestern, ja? Und das sind jetzt... Das ist doch... Nee, das Ganze ist KI. Ich find's geil. Unfassbar. Haben Sie schon jemanden informiert? Was glaubt denn der, dass ich das verbockt habe oder was? Nee, wir hatten gedacht, wir wollen heute Nacht so schlafen. Mal gucken. Was soll das jetzt sein? Das wollte ich dir nur zeigen. Aha. Wegen dem, was da oben steht. Naja. Nur Info. Stunden später, dennoch in diesem Jahr. Ach, ist doch erst 26 Minuten. Ja, 26 Minuten. Ich ruf den gleich Lärm. Mal an. Wie lange, von wo kommt der Hausmeister? Aus Husum. Ja. Oder aus Flensburg. In Flensburg, genau. Nach dem Kochen oder Duschen? Also ich habe ja Glück, ich habe ja heute nicht geduscht. Boah, die Sau. Und wir haben nur Eier gekocht vor ungefähr, was, zwei Stunden? Zwei Stunden, ja. Ja, das kann es ja jetzt nicht sein. Nee. Meine Zeit, ehrlich. Das wird nicht besser. Es ist aus. Aus. Unfassbar. Aus. Es ist aus. Aus. Das Spiel ist aus. Minuten. Es ist aus. Na Gott sei Dank. Ja, dann mache ich hier auch mal aus. Bis denne. Herzlich willkommen hier im Brandmelde-Urlaubsstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 243, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Gut, dass wir die entsprechende Inspektor Barnaby-Episode schon kannten. Auch blieb es das einzige Erlebnis dieser Art. Die Monteure, die hier öfter und oder länger nächtigten, hatten da offenbar andere Erfahrungen, wie ihr hörtet. Dafür gibt's im heimischen Westflügel Neuigkeiten in Sachen Glasfaser. Vor einer Weile wurde bei uns Glasfaser verlegt. Zumindest dachte ich das und berichtete. Kurz vor unserem Urlaub im echten Norden erhielt ich dann eine E-Mail, dass ich mir einen Slot für die Glasfaserinstallation schießen könne. Wat? Na gut, so wählte ich den Dienstag vor unserem Urlaub, der am Donnerstag beginnen sollte, also der Urlaub, denn Möglichkeiten ergaben sich nur von Dienstag bis Donnerstag. An jenem Dienstag, gut eine Stunde vor unserem Termin, wurde jemand vorstellig, um die Glasfaser zu installieren. Ratet, wer gerade beim Frisurenfachmann seines Vertrauens war? Genau, ich. Beziehungsweise gerade auf dem Heimweg kontaktierte mich meine Holde, dass da jemand sei, der der deutschen Sprache ohnmächtig etwas verlegen wollte und mutmaßlich von zwei Leitungen ausging. Erschwerend stellte sich die lückenhafte Telefonverbindung heraus, weshalb meine Holde, in Sachen Glasfaser technisch ungeschult, mein sofortiges Erscheinen begehrte, woraufhin ich schnellen Schrittes nach Hause eilte. Vor Ort angekommen traf ich einen Mann an, der die Leitung, die der Bautrupp von neulich verlegt hatte, bereits entrollt hatte. Neben ihm plärrte ein Telefon in einer Sprache, die ich nicht kannte, während meine Holde mich darüber informierte, einen Kollegen suchen zu wollen, der mutmaßlich Deutsch spräche. Nach einer Weile kehrte sie zurück und informierte mich, dass jener Kollege eine Straße weiter in einem Wagen wäre, während aus der heimatlichen Leitung mittlerweile Druckluft strömte, deren Kompressorklang aus dem Telefon schallte. Ich beschloss, den beschwerlichen Weg den Berg hinauf zur anderen Straße zu beschreiten, um den Kollegen aufzusuchen, der unserer Sprache mächtig sei. Ich traf ihn in einem Van vor, in dem ein Kompressor lief und eine Vorrichtung ein Glasfaserkabel von einer Rolle in ein dünnes Leerrohr vorschub. Er deutete mir, dass es einen Moment dauern würde, woraufhin ich mir ein Bild des Gesamtensembles verschaffte. Der Van stand rückseitig vor einem geöffneten Verteilerkasten, in dem in Reihen kaskadiert dünne Leerrohre endeten. Leerrohre, die ich seinerzeit für Glasfaserkabel hielt. An eines dieser Leerrohre hatte man ein Verbindungskabel aus dem Van angeschlossen und durch dieses wurde nun Druckluft eingeleitet und das eigentliche Glasfaserkabel geführt, bis der Kollege bei uns zu Hause meldete, dass das Kabel angekommen sei. Daraufhin stoppte der Van-Man den Vorschub, schnitt das Kabel ab und stellte den Kompressor aus. Wir einigten uns auf Englisch und besprachen die Situation. Zwei jetzige DSL-Leitungen, eine würde zunächst auf Glasfaser umgestellt. Sobald das einwandfrei liefe, würde die zweite folgen, derweil wir zurück zum heimatlichen Anschlussort spazierten. Dort verschweißte, spleiste der Vanman die Kabel einer Anschlussdose mit dem vorgeschobenen Kabel und erklärte mir im Nachgang, wie ich diverse Router anschließen könne. Zudem drückte er mir eine aufgerollte Glasfaserverbindungsleitung 20 Meter in the Box in die Hand. Allen vorherigen Meldungen zum Trotz liegt tatsächlich erst jetzt eine Glasfaser im Objekt. Wieder was gelernt. Besonders faszinierend war dabei dieses geheimnisvolle Gerät, ca. 20x20x10 cm mit abklappbarem Display. Vanman isolierte die Glasfaser der Leitung ab. Auch öffnete er die Plasteranschlussbox, die eine grüne und eine rote Leitung enthielt. Auch diese isolierte er ab, dann reinigte er die jeweils innenliegende Faser mit einer mutmaßlich entfettenden Lösung und legte sie in ein Gerät ein, die das Ende sauber abschnitt. Danach legte er die farblich entsprechende Faser der Leitung und die passende Faser der Box in das geheimnisvolle Gerät und schloss den Deckel. Das Gerät positionierte die Fasern innerlich exakt fluchtend, zumindest wenn man dem Display trauen durfte, und verschweißte die Fasern, deren Schweißstelle nach der Entnahme mit einem anderen Gerät mit einer Hülse ummantelt wurde. Schlussendlich wurde die Dose an der Wand montiert und fertig. Tja, und jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten. Entweder ich verlege die 20 Meter lange Leitung von der Dose zu einem Kabelrouter oder ich verlege die 20 Meter lange Leitung zu einem Modem und patche auf meinen DSL-Router oder ich verlege eine LAN-Leitung Cat6, schließe das Modem an die Box und patche das Modem und meinen DSL-Router via Cat6-Leitung und hebe mir die Glasfaserleitung so lange auf, bis ich mir einen neuen Router kaufen muss, der dann ein Glasfaser-Router wird. Am Tag vor der Abfahrt in den Urlaub ging es dann plötzlich ganz schnell. Ich erhielt eine E-Mail mit der Bitte, mir einen der wenigen Terminslots zu buchen, an dem ein Mitarbeiter den Anschluss ans Heimnetz vornehmen könne. Das bestellte Modem würde mir zeitnah zugesandt und ich möge den Verlegekanal nebst notwendiger Durchbrüche oder Ähnliches bis dahin vorbereiten. Das bedeutet für mich, ich habe eigentlich keine Zeit, monatelang tut sich nichts und auf einmal haben sie es eilig. Wie es weitergeht, ich werde berichten. Bis dahin, erst einmal Urlaub. Ersatz-Nordseetaufe, diesmal ein Tag am Rum mit den üblichen Verdächtigen. Der fand am Samstag, den 18.10.2025 statt, aber angereist sind wir schon Donnerstag. Eine Ferienwohnung direkt hinterm Deich, falls Hans rüber machte, bekämen wir nasse Füße. Die Wohnung selbst nun, geschätzt 25 Quadratmeter, ein Raum und abgetrenntes Bad. Mobiliar, ein Esstisch mit zwei Stühlen, ein Couchtisch mit Sofa und einem Sessel, ein Doppelbett, zwei Nachttischchen. Die Küche besteht aus einem zweiplatten Ceran-Kochfeld, einem ebenso breiten Spülbecken und einer 50 cm breiten Ablagefläche, zugestellt mit Wasser, Kocher und Kaffeemaschine. Ein laminierter Zettel an der Tür bat darum, nach dem Duschen und beim Kochen das Zimmer gründlich zu lüften, aber das kennt ihr ja. Der Sensor der Brandmeldeanlage hängt übrigens ca. 2,3 Meter diagonal vom Kochfeld entfernt, an der Decke. Die Konsequenzen der Nichtbeachtung kennt ihr ja bereits. Ach ja, fast vergessen, das 1 Meter breite Schubladenschränkchen mit LED-TV, ca. 27 Zoll. Empfang hat es zunächst nicht, weil sich die Verschraubung des Satellitenkabelsteckers zerlegt hatte. Glücklicherweise kenne ich mich damit aus und konnte es fixen. Ah ja, und der Kühlschrank macht Geräusche. Ich finde, ihr solltet das wissen, denn er weckte mich mehrfach in der ersten Nacht. Außerdem ist die Matratze zu weich. Das wusste ich allerdings noch nicht, als wir, meine Holde und ich, nach dem Ausladen ein paar Schritte vorm Deich machen wollten. Wir kreuzten die Straße, spazierten die wenigen Meter bis zum asphaltierten Weg, der über die Deichkrone führt, als ein Auto vor dem Tor parkte. Für die, die es nicht wissen, am Deich weiden dauernd Schafe. Die halten das Gras kurz und treten den Deich fest. Damit die nicht weglaufen, ist der Deich eingezäunt und es gibt Tore an den Zuwegungen. Aus dem Auto entstieg eine Dame, doch hört selbst. Ich befinde mich an Buhne 3 in Dagebüll. Es windet, hört man. Ja, es ist Donnerstag, der 15., 16., 16. Es ist Donnerstag, der 16. Oktober 2025. Wir sind vor gut 1,5 Stunden in der Ferienwohnung angekommen und haben grob ausgepackt. Die Ferienwohnung ist winzig, aber nett. Viele würden sagen, sie ist kuschelig. Nun denn, dafür sind die Parkplätze breit. Man könnte also auch mit einem Bus parken und ausladen. Super schön hier. Scherz. Nein. Der Knaller. Wir wollten ein paar Schritte machen und gerade mal so zum Deich hochgehen. In dem Moment parkt ein Auto neben uns. Wie, es parkt ein Auto? Steigt aus eine, darf man Dame sagen? Keine Ahnung. Eine Dame, Jeans, Daunenjacke, weit um den Kopf geschnürt, Gesicht guckte raus und so frug, ob wir Urlaub machen. Ja, ob sie mit uns einen kurzen Schnack machen dürfte. Wegen uns. Ob sie auch filmen dürfte? Nee. Die Holde schon, den TJ nicht. Ja, weil die Dame ist nämlich von der Touristinformation Dagebüll und macht Facebook-Videos, um den Leuten hier diese Region schön darzubieten, weil die Leute sollen ja hier Urlaub machen. Gut, uns musste sie nicht überzeugen, aber selbstverständlich waren wir für einen kleinen Schnack dabei. Im Zuge dessen haben wir natürlich ein paar sehr schöne Tipps bekommen, was man denn hier machen könnte. Fahretoft beispielsweise soll wohl sehr gut sein. Und Süderweigard. Kennt ja jeder auch diesen Song. Ist er nicht von Kansas oder wie der heißt? Süderweigard Sun? Ja, wahrscheinlich. Mal gucken, vielleicht singe ich da nochmal was. Ist ja auch egal. Ja, ich weiß, wollt ihr nicht hören. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wir machen jetzt gerade wieder Schritte. Da muss es eine rote, so einen roten Klinkerweg geben und so. Und ein Lehrer, der sonntags bei Kuchen gegen Spenden Vorträge hält und auch Führungen macht und vielleicht, mit ein bisschen Glück, vielleicht, jetzt hat die Gans auch noch was zu sagen, vielleicht, können wir den auch aufnehmen. Und dann wisst ihr, warum es schön ist, hier Urlaub zu machen. Ja, ich mache jetzt mal aus, weil wird kalt an der Hand. Ich bin noch recht leicht gekleidet. Wahrscheinlich bin ich morgen todkrank, egal. Ich melde mich später. Ciao. Der Knaller. Peng. Offenbar war aber entweder der Wind zu unangenehm im Handymikro oder ihr hat unser Gesabbel nicht wirklich gefallen. Bislang hat sie nur Vögelvideos online gestellt, also von Zugvögeln über Watt und Deich. Tja nun. Ich könnte euch nun viel erzählen von der Ersatz-Nordseetaufe, Amrum, live, nicht dem Film, vom Cachen an der Küste, einem Event am Südensee, leckerem Essen, einer endgeilen Cache-Lokation und einigem anderen mehr. Aber leider, leider, leider muss das warten. Es ist dazu viel Audiomaterial zu hören, zu schneiden und einiges hätte ich ja unter Umständen möglicherweise vielleicht sogar bis zu dieser Konserve fertig bekommen, wenn... Ja, wenn da nicht noch das Damoklesschwert der Glasfaserisierung über meinem Kopf hing. Bis Halloween, sprich morgen, musste ein Loch durch die Wand gebohrt und Kabelkanäle verlegt werden. Und dieses Wie und Wo hat sogar diesen Urlaub belastet, wenn ich wegen des Kühlschranks und der weichen Matratze nicht ganz so erholsamen Schlaf fand, wie ich erhoffte. Aber es ist ein Lichtblick am Horizont und vielleicht kann ich in 2 Wochen schon etwas präsentieren. Nur so viel vom letzten Tag. In 2 Monaten ist Heiligabend. Die Nacht war eher mäh, Josua hatte sich angesagt. Ein Stürmchen und die Ferienwohnung hatte dichttechnische Schwächen. Es pfiff durch Fensterritzen und auch die Haustür war nicht wirklich dicht, sodass das Treppenhaus vor sich hin jaulte. Der Vorteil, der Kühlschrank war nicht mehr zu hören. Wir fuhren nach Flensburg einkaufen. Schiebermützen gab's da nicht, dafür aber Schlappen. Meine Birkenstock-Generika lösten sich nach Jahren auf und ich gedachte, sie hier zu entsorgen. Im Anschluss legten wir aus Gründen Blumen ab und auf dem Heimweg klarte es auf, was nicht hieß, dass der Wind das Auto nicht aus der Spur zu drücken suchte. Nachdem wir unterwegs an strategisch guter Stelle Kuchen erstanden hatten, machten wir noch einen kleinen Abstecher in den Dagebüller Hafen. Es war 1 Stunde vor dem Tidenhoch und in Schlüttsiel war der Fährbetrieb ganztägig eingestellt. »Schatz, fahr zum Pegel!« Überall auf den Aussichtspunkten drängten sich Menschen und irgend so ein Tran oder eine Trine, völlig egal, im Volvo blieb mitten in der Kurve stehen. So fuhr meine Holde vorbei und da war dann schon schwallweise etwas feuchter auf der Fahrbahn. Wir mutmaßten, dass der Bus nicht kommen würde, und so verließ ich dort das Fahrzeug, um mir einen Eindruck vom Bahnhof zu machen. Auf den Gleisen stand die Nordsee bis quasi knapp unterhalb der Bahnsteigkante, was mich mutmaßen ließ, dass auch die Bahn nicht kommen würde. Es windete, und die Wellen brachen sich an den Fenstern der Seeseite. Gischt wehte über den Bahnsteig und hinterließ einen salzigen Geschmack auf den Lippen. Scheiß auf Lippen, blau vom Rotwein oder große Jacke teilen. Salzig und rau, scharflockig, deichig. So muss das sein. Das Wasser kommt quer oder direkt von unten. Ein Typ mit gelbem Rebencape kommt mir aus Richtung des Pegels entgegen. Er hatte ein Handy auf einem Dreibeinstativ in der Hand. Ein Pärchen hüpft bei jedem Windstoß in die Luft und landet Zentimeter weiter. Wartstiefel wären jetzt prima, aber ich hatte keine dabei und die Holde wollte schließlich auch noch gucken. So ging ich zurück und musste erst einmal das Auto suchen. Meine Holde hatte umgeparkt. Sie war ausgestiegen, wollte ein Foto machen und stand plötzlich und unerwartet knöcheltief im Wasser, weil ein Schwall den Bahnsteig passierte. Da entschied sie, den Wagen in höhere Gefilde zu bewegen. Nur zur Sicherheit. Als ich auf sie zuging, schritt sie mir entgegen und an mir vorbei. Sie überließ mir ihr Auto und ich ahnte nichts von ihren nassen Füßen in durchtränktem Schuhwerk. Weil gerade ein bisschen Ordnungshütende eintraf, entschied ich mich, auf dem Fahrersitz Platz zu nehmen, den Motor laufen zu lassen und auf die Holde zu warten. Mit eingeschalteter Klimaanlage selbstverständlich, damit die Scheiben die innenseitige Feuchtigkeit verlören. Es dauerte nicht lange, da kam sie zurück und ich kutschierte uns in die Ferienwohnung, wo wir uns dem erstandenen Kuchen hingaben. Ich tippte noch schnell diese Zeilen und dann war auch schon Zeit fürs Abendessen. Soweit zum Anfang und Ende des Urlaubs. Was in der Mitte war, kommt demnächst. Versprochen. Und mit diesen Bombenaussichten endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 243 vom 30.10.2025. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Ich bin's nochmal. Es ist gerade eben ein Auto vorgefahren und eine Person hat geklopft, hatte keinen Schlüssel. Dann hörten wir Pieps, Pieps, Pieps von der Alarmzentrale. Und es scheint wohl so zu sein, dass einer der Arbeiter, die einen solchen Alarm auch letzte Woche schon mal hatten, die scheinen also hier für eine Weile zu wohnen, weil sie auf Montage sind, keine Ahnung, und auch ziemlich angefressen waren, eigenmächtig den Alarm abgeschaltet haben. Woraufhin der Mensch, der jetzt eben die Alarmanlage wohl zurückgesetzt hat, meinte, das dürfen die eigentlich gar nicht einfach so abschalten. Also hat uns eigentlich hier ein Arbeiter gerettet, der uns gar nicht retten durfte, geräuschtechnisch. Ja, und jetzt fährt der Herr, der die Alarmanlage rücksetzen musste, einfach wieder zurück. Aber wir haben 7 Minuten Lärm gespart dadurch. 7 Minuten Lärm gespart. Na, das ist doch auch mal was. In diesem Sinne, bis später mal.